Lies jetzt die Aufgabe 2. Aufgabe 2. Liebe Kunden, aufgepasst! Das neue Schuljahr fängt in einer Woche an. Deswegen gibt es heute Schulsachen zu besonders günstigen Preisen. 10 Hefte nur 3,50 Euro. 10 Bleistifte nur 2,50 Euro. 5 Radiergummis nur 1 Euro. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Liebe Kunden, aufgepasst! Das neue Schuljahr fängt in einer Woche an. Deswegen gibt es heute Schulsachen zu besonders günstigen Preisen. 10 Hefte nur 3,50 Euro. 10 Bleistifte nur 2,50 Euro. 5 Radiergummis nur 1 Euro. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht.